Der stellvertretende Vorsitzende des Südka der Partei der Arbeit Koreas, Choi Dong-hae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des Südka der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK, besuchte den Kreis Samjeon. Er machte einen Rundgang durch verschiedene Orte, darunter Museum Paekdosan und Baustelle für breitspurige Eisenbahn zwischen Haesan und Samjeon, und ermutigte dabei die Mitglieder der Baustoßbrigade zur Forcierung des Baus für bestimmte Objekte. Vor Ort gab es eine Beratung. Dabei wurde unterstrichen, dass man die parteiliche organisatorisch-politische Arbeit energisch durchführen soll, um die revolutionären Kampfgedenkstätten und die historischen revolutionären Gedenkstätten im Gebiet um das Gebirge Paekdo ewig in ihren ursprünglichen Zuständen zu erhalten und alle Bauarbeiten für bestimmte Objekte bei der Gestaltung des Kreises Samjeon auf dem höchsten qualitativen Niveau im hohen Tempo zu beschleunigen. Beim Besuch im Paekdosan-Kraftwerk der Heroischen Jugend rüttelte Choi Dong-hae die Belegschaft zu neueren Taten bei Stromerzeugung auf.